Bis bald. Ja, bis Ciao. Bald. Ciao. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich vor den Fernsehapparaten. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen im Radio bei 1 Live. Unser Thema heute Nacht heißt Narzissmus. Und ich möchte mit richtig egoistischen, egomanischen Menschen sprechen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die sagen, so toll wie ich ist keiner. Ich will immer im Mittelpunkt stehen. Ich bin eigentlich das Beste und Tollste überhaupt, was die Welt zu bieten hat. Eigentlich liebe ich mich auch nur und ausschließlich. Und der Partner, die Partnerin kommt erst an zweiter Stelle. Und vielleicht im extremsten Fall sogar sagt der Narzisst, auch die Liebe mit mir selbst ist letztendlich die schönere Liebe, die Sexualität, also Liebe im Sinne von Sexualität, als mit einem Partner. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht weiter mit Sven und der ist 24. Hallo. Hallo Jörg. Hallo Sven. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Vielen Dank. Oh, ich bin etwas aufgeregt jetzt. Das ist eigentlich gar nicht so. Völlig normal. Das ist völlig normal. Okay, bin ich schon beruhigt. Also ich fühle mich eigentlich auch als der schönste Mann überhaupt. Als der schönste Mann überhaupt? Ja, also ich kriege auch die Bestätigung. Aha. Feedback eigentlich auch von Frauen. Du findest dich auch selbst hochattraktiv? Auf jeden Fall. Ja, was ist denn, beschreib dich mal, was ist so toll an dir? Was ist so toll daran? Also ich bin 1,80, habe lange Haare, dunkel. Mhm. Und ich muss mal sagen, ich meine, morgens eine Stunde im Bad. Du bist morgens eine Stunde im Bad? Eine Stunde im Bad auf jeden Fall. Mhm. Mein Freund ist auch gerade hier, aha, hat mich gestört. Ja. Hörst du mich gut? Ich höre dich gut, ja. Mhm. Super, warte. Was machst du morgens eine Stunde im Bad? Ja, erstmal duschen, zweimal manchmal. Zweimal hintereinander? Es gibt auch Tage, da fühle ich mich danach so dreckig. Dann dusche ich auch dreimal. Mhm. Zähne putzen, Haare waschen, einmal mindestens. Mhm. Manchmal, wenn das Haar nicht richtig liegt, zweimal. Mhm. Also, und stehst du dann auch mit Föhn und Festiger oder was? Ja. Weiß der Geier was? Haarspray auf jeden Fall. Das auch. Bist du schwul? Nee. Doch. Doch, du bist schwul. Ich dachte gerade, irgendwie klang es mir so, als seist du nicht schwul. Doch. So, also, dann bist du nach einer Stunde bist du geföhnt und bist besprüht mit 1000 Dingen, wahrscheinlich mit Parfüm auch. Natürlich, Job. Ja, mit Job. Gehst du dann raus in die Welt? Und du kriegst ja die Bestätigung von draußen auch. Ja, ich arbeite im öffentlichen Dienst und ich sag mal, das ist doch sehr wichtig, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin Abteilungsleiter. Mhm. Und das ist schon sehr wichtig, sage ich mal. Und ich kriege auch die Bestätigung, sage ich mal. Und da ich nur im öffentlichen Dienst arbeite, sehe ich das ja auch an den Frauen, sage ich mal. Also ich habe da keine Probleme. Ich mache Verabredungen auf der Arbeit mit Frauen. Ich gehe Wochenende in Kneipen, Diskurs und habe da auch meine Bestätigung. Mhm. Und ich will wirklich zugeben, also ist nicht übertrieben, jede Woche eine andere Frau, passiert schon. Wie, ich meine, du bist schwul. Ja, aber für Frauen Bestätigung, Männern. Ja. Das Problem ist nur, die Männer, die gefallen mir einfach nicht so. Mhm. Und dann nimmst du dir eine Frau, oder wie? Ja, ich krieg hauptsächlich die Bestätigung von Frauen. Von Frauen, ja. Mhm. Die ja. Männer, ich sag mir einfach irgendwo, ich will einfach einen Mann haben, der auch wirklich zu mir passt und dann warte ich auch lieber. Mhm. Also Thema Narzissmus. Ist es so, dass du auch gerne hast, dass sich letztendlich alles um dich kreist, um dich dreht, dass du ja im Mittelpunkt stehst? Ich stehe eigentlich immer im Mittelpunkt. Das will ich auch bezwecken damit. Mhm. Aber ich habe auch schon hier meine Arbeitskollegen, fragen mich auch, übertreibst du nicht die ganze Geschichte? Dann sage ich, guck erst mal in den Spiegel. Mhm. Dann sehen wir. Du hast gerade gesagt, dein Freund, ist das dein wirklicher, dein Partner, der da reingekommen ist? Das ist mein Partner, ja. Das ist dein Partner. Liebst du deinen Partner mehr als dich selbst? Nein. Nein. Also, ich liebe mich wohl mehr. Du liebst dich wohl mehr. Wenn du jetzt eine Skala also vor dir hättest in der Intensität der Liebe, da würdest du dann mit der Eigenliebe vor der Liebe zu deinem Partner stehen. Ja, das weiß er aber auch. Mhm. Und mein Freund, ich sag auch meinem Freund, was er anziehen soll. Mhm. Also darauf bestehe ich schon. Das habe ich noch gesagt, wenn er das nicht macht, dann ist Schluss. Nehmen wir an, dein Freund, wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre, das ist ja auch schon eine recht lange Zeit. Nehmen wir mal an, dein Freund würde sehr schwer krank, vielleicht sogar todkrank. Würdest du ganz viele Nachteile für dich und dein Leben in Kauf nehmen, um ihn beispielsweise zu pflegen? Schwierige Frage jetzt. Also ich glaube mal, wenn es um sowas geht, glaube ich, würde ich mich doch, wäre doch mein Punkt, mein Freund dann an erster Stelle. Das dann doch? Das doch. Mhm. Ich meine, bei so einer, sage ich mal, wenn er wirklich krank ist, sage ich mal, das ist was anderes. Mhm. Aber sonst bin ich Nummer 1. Mhm. Gibt es dann nicht auch Streitereien bei euch in der Beziehung, wenn du da immer so die erste Geige spielen willst und dein Freund das eben nicht immer zurückstecken muss? Doch, ab und zu mal, ja. Aber mein Freund legt auch sehr viel Wert auf sein Äußeres. Mhm. Und mein Freund ist 10 Jahre älter. Und ich sag mal, er sieht auch verdammt gut aus. Mhm. Und steht nicht morgen eine Stunde im Bad, aber eine halbe, dreiviertel Stunde, das ist normal. Ab und zu gibt es morgens mal Streit irgendwo wegen Bad. Jetzt haben wir immer über die Äußerlichkeiten gesprochen. Wenn du sagst, dass du dich selbst so klasse findest und als eine so wichtige Person ansiehst, was für besonders tolle Eigenschaften hast du denn, die dich nach deiner Auffassung nach so hervorstechend machen? Erstmal kann ich sehr gut reden. Reden? Sehr gut reden. Ich kann sehr gut die Menschen überzeugen. Und ich sag mal, wenn Menschen mich irgendwo ansprechen und tun so, sie sind die Intelligenten, ich bin immer der Bessere. Ich kann sie immer sehr gut überzeugen. Mhm. Das, sag ich mal, ist meiner Meinung nach eine sehr gute Eigenschaft von mir. Mhm. Ich bin auch zu meinem Freund eigentlich sehr lieb. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mir jetzt so einfällt. Mhm. Du sagtest vorhin, du bist im öffentlichen Dienst. Magst du sagen, was du genau beruflich machst? Nein, das möchte ich nicht. Das möchtest du nicht sagen. Mhm. Nun hat der Guido, dein Vorredner, vorhin erzählt, dass er sich selbst, wenn er sich vor einem Spiegel sieht. Ich habe das Halbe gekriegt, von meinem Telefon, der Akku war leer. Ja. Er hat erzählt, dass wenn er sich selbst vor einem Spiegel sieht, dass er sich auch sehr erotisch findet. Ist das bei dir auch so? Ja, aber ich habe das nur am Anfang mitbekommen, was er gesagt hat. 15 oder 16 Spiegel da in einem Zimmer, so wie ich das mitbekommen habe. Also sowas nicht. Ich habe gar keinen Spiegel bei mir im Zimmer. Du hast gar keinen Spiegel? Nein, also das ist in meinen Augen schon, in meinen Augen übertrieben, ey. Mhm. Also du meinst, du bist noch ein durchaus gesunder Narzisst? Ja. Meinst du? Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Äußerung. Okay, ich danke dir. Tschüss, Sven. Tschüss. Ciao. Michaela ist dran und Michaela ist 23. Ja, hallo? Michaela, ich grüße dich. Hi. Narzissmus heißt das Thema. Keiner ist so toll wie ich. Sagst du das von dir? Was das Äußerliche angeht, würde ich schon sagen, dass ich ziemlich attraktiv bin. Mensch, dass ich heute hier euch nicht sehen kann, das ist ja super schade. Ja, schade eigentlich. Aber wir haben ab nächste Woche, beginnt eine neue Talkradio-Ära. Dann könnt ihr alle nämlich, die ihr zu Hause eine Webcam habt oder ein Bildtelefon, ihr könnt dann per Bildtelefon bei mir anrufen. Ja, und dann sehe ich euch und sehe ich euch und die Zuschauer im Fernsehen können euch auch sehen. Mhm. Aber das geht heute noch nicht und du hast wahrscheinlich auch kein Bildtelefon. Nein, leider nicht. Also äußerlich findest du dich schon sehr hochattraktiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist die schönste Frau in der Stadt. Das habe ich nicht behauptet. Aber ich würde mich schon als hübsch und attraktiv bezeichnen. Mhm. Bist du denn von den Charaktereigenschaften auch so toll? Ich würde sagen, ich bin nicht gerade dumm. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie sehr erotisch. Mhm. Es ist erotisch, dass du nicht dumm bist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr attraktiv, denke ich. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Es gibt auch Leute, die dumme. Je dümmer, desto erotischer. Gibt's auch, ne? Ja, bestimmt, aber... Goethe liebte auch immer recht einfache Frauen und Heine auch und so. Naja, egal. Das ist ja egal. Ja. Also ich finde es nicht so erotisch, wenn man dumm ist. Mhm. Dann sag mir doch auch mal so noch eine Charaktereigenschaft, die sehr dominant ist und die sehr, sehr hervorstechend für dich ist und die du sehr gut beurteilst. Also für mich jetzt, ne? Mhm. Also ich bin sehr anspruchsvoll. Mhm. Sowohl mit mir selber als auch mit anderen Menschen, ne? Mhm. Das fängt an mit dem Äußerlichen, ne? Und ja, auch was der Typ so macht, wie er so ist. Mhm. Lebst du in einer Beziehung? Ja, zurzeit schon. Aha. Gibt es da Probleme? Deshalb? Sagen wir es mal so. Ich kenne jetzt 2 Wochen. Nach 3 Wochen erst? Zwei. Ja. Mhm. Und normalerweise habe ich recht hübsche Freunde. Mhm. Und er ist eigentlich also nicht ganz so attraktiv. Mhm. Und das ist irgendwie schon ein Problem, ne? Mhm. Weil, weiß ich nicht, ich schäme mich ein bisschen mit ihm auszugehen. Mhm. Und mich mit ihm sehen zu lassen. Mhm. Und das würde ich schon als Problem bezeichnen. Mhm. Warum hast du ihn dann überhaupt als Freund genommen? Ja, ist halt ganz nett so, ne? Mhm. Aber du hättest lieber etwas zum Vorzeigen. Ja. Ein Mr. Germany, irgend sowas. Mhm. Ja, wäre nicht schlecht. Mhm. Nun habe ich gerade schon auch die anderen, die Vorredner, so nach ihren Eigenschaften gefragt. Mhm. Und jeder versucht sich natürlich dann auch besonders toll darzustellen. Mhm. Eine Haupteigenschaft von euch Narzissten ist doch eigentlich ein radikaler Egoismus. Ist das, ne? Das müsste bei dir doch jetzt auch so sein. Ja, wenn du es so bezeichnen willst, schon. Ja? Und das geht einem dann etwas schwierig über die Lippen, ne, zu sagen. Gehst du über Leichen, jetzt mal so, natürlich nicht direkt gemeint, sondern das sagt man ja so als Floskel, um deine Ziele zu erreichen? Also ich denke gar nicht, dass ich das muss. Mhm. Ne? Was ist dein Ziel? Zum Beispiel beruflich? Ja, also beruflich, das hat irgendwie nichts so damit zu tun. Also beruflich habe ich jetzt ganz gewöhnliche Ziele, ne? Ausbildung fertig machen. Was machst du für eine Ausbildung? Ich bin jetzt Reisekauffrau, also eine Ausbildung. Mhm. Aber ja, also zum Thema Narzissmus habe ich ja angerufen, weil ich das eher aufs Äußere beziehe. Mhm. Und ja gut, auf mich und auf meine Umgebung halt. Ne? Mhm. Und ja gut, ich meine, ich suche mir natürlich auch Freunde aus, die gut aussehen, mit denen ich mich dann auch sehen lassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich schon manchmal schon ein Problem, ne? Hast du denn da vielleicht bisweilen auch ein schlechtes Gewissen, wenn du denkst, das ist eigentlich ein toller Mann, der sieht nur nicht so toll aus? Ja, wie schon gesagt, das ist bei meinem jetzigen Freund so, ne? Also wo du denkst, das ist eigentlich ein guter Typ, aber ich beurteile den nur nach seinem Äußeren. Findest du das richtig, dass du ihn nur nach seinem Äußeren beurteilst, oder hast du deshalb auch schon mal ein schlechtes Gewissen? Sagen wir es mal so, richtig weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich kann halt sagen, dass ich damit ein Problem habe, ne? Möchtest du dich verändern? Hättest du einen Wunsch, dass du sagst, ich möchte mich doch in die eine oder andere Seite Weise entwickeln, verändern? Ich glaube gar nicht, dass ich das kann. Mhm. Also jetzt zu sagen, ich bin weniger oberflächlich und achte nicht so mehr aufs Äußere und gehe mehr auf die inneren Werte ein. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das so sagen kann, weil sonst hätte ich das bestimmt schon getan. Michaela, du stellst so dein sehr schönes und attraktives Äußeres heraus. Mhm. Hast du mal mit dem Gedanken dich befasst, was wäre, wenn du beispielsweise durch einen Unfall entstellt würdest? Das kann dir jeden Tag passieren. Was wäre dann, was bliebe dann übrig von der Michaela? Also erstmal, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ja, für mich ist es, also ich kann es mir nicht vorstellen. Eigentlich gar nicht. Was dann wäre? Was dann wäre, ja. Also ich habe mir auch diese Situation noch nie vorgestellt. Mhm. Ne? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Das mal zu bedenken, weil das kann ja nur jeden Tag passieren. Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich jeden Tag damit beschäftigt, mit dem Gedanken. Mhm. Also ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Mhm. Wie möchtest du mal später leben? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Ja. Möchtest du eine Familie haben oder möchtest du dann doch lieber alleine sein und deine Schönheit durch die Welt tragen? Nein, also ich würde schon gerne Familie haben, aber das muss alles so ein bisschen zu mir passen. Das muss alles so sein, wie du das gerne möchtest. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf, Michaela. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hartmut, 40 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Hartmut. Ich freue mich, ich habe auch schon mal angerufen und ich freue mich, dass ich nach 2 Jahren auch mal in deiner Sendung bin. Ja. Gut, also ich kann zu dem Thema sagen, ich habe für mich, denke ich mal, so ein ästhetisches Kunstempfinden und ich sage mir, ich bemühe mich mal an meinem Körper und in meinem Körper und mit meinem Körper alles das zu tun, damit ich diesem Verständnis nahe komme. Das fängt also an mit der Körperpflege, das fängt an, ich habe also ja auch schon mal einen operativen Eingriff machen lassen. Was hast du machen lassen? Ja, ich habe mir also schon mal Fett absaugen lassen. Mhm. Ich hatte so früher mal so einen leichten Fettansatz so am Bauch. Mhm. Und das hat mir alles nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss da was unternehmen. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Mhm. Und dann, wie gesagt, habe ich mich bemüht, auch geistig mich weiterzubilden. Ich hatte also früher immer nur einen Hauptschulabschluss und da war ich immer sehr mit unzufrieden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du mal mittlere Reife und das hat auch alles gut geklappt. Nun ist das ja nicht unbedingt narzisstisch, ne? Wenn man sich weiterbildet. Das ist ja völlig in Ordnung. Nein, ich sehe das einfach für mich, dass ich sowas brauche und dass diese Einheit im Körper und mit dem Körper, dass da alles stimmen muss und das ist mir absolut wichtig. Wir haben ja diese Sendung beschrieben, krass überschrieben, aber so ist es nun mal beim Thema Narzissmus. Keiner ist so toll wie ich. Würdest du denn das auch unterschreiben? Also das würde ich bestimmt unterschreiben, weil ich sage mal so, ich denke für mich, dass ich alles tue, um der Beste zu sein, mhm. um gut auszusehen, um geistig fit zu bleiben mhm. und vor allen Dingen, und ich denke, das ist ganz wichtig, auch, dass die inneren Werte stimmen. Und das, welche inneren Werte meinst du denn? Ja, was sind denn für dich tolle oder erstrebenswerte innere Werte? Also im Gegensatz jetzt, so was ich jetzt bei den anderen gehört habe, für mich ist es ganz wichtig, dass man eben auch Mitgefühl hat und so weiter. Mhm. Auch wenn man weiß, dass man nun selber eben vielleicht besser aussieht, oder ich denke immer, dass ich das tue. Mhm. Das ist ja immer so, man kann ja nicht so sicher sein, dass es so ist. Es gibt vielleicht immer mal jemand, der vielleicht der noch schöner ist mhm. oder sowas. Also so ganz übertrieben ist es nicht. Nun bist du 40, auf dem Boden bleiben. Nun bist du 40 Jahre alt. Das ist ja nun schon die Mitte des Lebens und steht man nicht mehr so in der Blüte der Jugend. Macht dir das denn Schwierigkeiten, dass du äußerlich jetzt auch schon, es gibt da mal eine Falte und hier eine Falte, das Fett hast du ja schon absaugen lassen, aber irgendwann ist es ja nicht mehr aufzuhalten. Geht dir das dann auch an dein Selbstbewusstsein? Ja, das ist richtig und deshalb bemühe ich mich auch immer, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Mhm. Ich kleide mich entsprechend, wie, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, jetzt wie Teenager, aber doch recht modern, was so modern angesagt ist. Wie lebst du denn? Was machst du vom Beruf? Also ich bin am Band bei VW. Am Band bei VW? Mhm. Ja, genau. Ja. Was sagen denn dann, ich könnte mir vorstellen, dass du da doch eine Ausnahmeerscheinung bist. Was sagen denn so die Kumpels um dich herum, dass du so drauf bist, wie du drauf bist? Ja, ich sage ihnen, also guckt euch mal im Spiegel an, wie ihr rumläuft, wie ihr rumlauft. Mein Haar, das sieht immer toll aus, ihr lauft schmierig und fettig rum, ja. Guckt an, was ihr für Frauen habt, was ihr für ein Leben führt, das könnt ihr vergessen. Also du wirst nicht gehänselt? Ja, nun, das kommt vor, aber das hat sich schon gelegt, das ist durch, die kennen mich, also wie gesagt, so nachher hört das auch auf, denke ich mal. Bist du in einer Beziehung? Also mit Beziehungen ist das immer so eine Sache, ich sage mir mal so, ich habe so bei vielen Frauen ein Problem, die könnte ich kriegen, aber ich sag mir einfach, ich will jetzt nicht sagen, die sind mir zu heftig, das wäre vielleicht zu krass, aber ich sag einfach, die passen nicht zu mir und dann bleibe ich lieber alleine. Mhm. Und ich denke mal, das ist immer besser, als wenn ich mich mit jemandem abgebe, der mir eigentlich gar nicht zusagt. Nur ist der klassische Narzisst, der klassische Egoist, der klassische Egomane, ist ja beim Thema Sex, reden wir mal über Sex, auch nicht gerade zimperlich. Ihm geht es um seine Befriedigung und um seinen Spaß. Bist du da auch so drauf, dass dir letztendlich die Frauen egal sind? Dass du die schönste holst, die dir gefällt, du an sie rangehst und das war's dann? Ja, ich bemühe mich natürlich schon, also ich sag mal nur bei schönen Frauen. Also ich sag mal so bei der 0815-Frau, die ich vielleicht so in der Diskothek immer kriege, das wäre also gar kein Problem. Ich meine, ich habe das früher mal gemacht, aber ich sag einfach, wenn du im Bett bist mit einer Frau, die hier nicht deinen Vorstellungen entspricht und die auch nicht nahe kommt, die deinem Verständnis von Frau und von Ästhetik nicht nahe kommt, das haben wir geklärt. Das mache ich nicht mehr und dann sage ich mir lieber, da bleibe ich dann lieber alleine. Gut, davon bin ich ausgegangen. Das war aber jetzt auch nicht meine Frage. Meine Frage war, wenn du nun so eine Frau hast, die deinen Vorstellungen von Ästhetik entspricht, kümmerst du dich überhaupt um die Befindlichkeiten dieser Frau im Bett beim Sex zum Beispiel? Ja, also denke ich schon. Wenn ich denn diese Frau habe, dann möchte ich sie natürlich auch gerne behalten. Also das denke ich schon. Also da habe ich bestimmt kein Problem. Nur ich sag mal, momentan geht mir halt diese Frau irgendwo ab, sage ich mal. Aber wenn ich die hätte, also ich sag mal, dann würde ich natürlich auch alles tun, dass sie nun auch bei mir bleiben wird. Aber ich denke mal, das dürfte mir wahrscheinlich auch nicht so schwer fallen. Sagtest du, würdest du auch so einen Satz sagen, wie wir ihn gerade gehört haben, dass du letztendlich dich am allermeisten liebst auf der Welt von allem, was es gibt und was du bisher so erlebt hast? Ja, ich denke, das sollte jeder Mensch tun. Also ich meine, wer es nicht tut irgendwo, weiß ich nicht. Also mit dem ist vielleicht irgendwas nie in Ordnung. Meinst du? Ich würde es eher umgekehrt sagen. würdest du für Menschen auch etwas tun, was dir zum Nachteil, wo du nicht sehr viel von hättest? Stichwort Solidarität, wenn du irgendwelchen Menschen helfen könntest oder müsstest. Würdest du es tun? Ja, also absolut. Ich sage mal, die Freiheit des Menschen zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass er hier mit seinem Geld und mit seiner Zeit nur für seine Sachen da ist, sondern dass er auch anderen hilft. Mhm. Und wenn ich jetzt hier anderen helfe oder wenn ich meiner Nachbarin mal helfe, dann auch mal, ich habe also in meiner Bekanntschaft einen behinderten Freund, wenn ich dem mal helfe, da habe ich kein Problem mit. Mhm. Nur mit den Leuten habe ich ja nun auch keine Beziehung oder sowas. Ich sage mal so, dass ich nun selber von mir überzeugt bin, heißt ja nicht immer, dass ich es immer den anderen zeigen lassen muss. Es gibt ja auch Dinge irgendwo, ich sag ja bei meinem behinderten Freund, Na, dem helfe ich aus ganz selbstverständlichen Gründen. Bist du denn mit dieser sehr, also das ist jetzt ein anderes Bier, was du gerade erzählt hast, bist du denn so mit deiner Grundhaltung auch schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen? Oder angeeckt bei Leuten? Ja, ich sag ja, auf der Arbeit, da kommt das mal vor, oder bei Freunden weniger, ne? Aber man kann da schon Nachteile haben, nur ich sag mir mal, dann in diesem Falle, dann liegt das vielleicht auch mit an denen, dass die damit nicht klarkommen. Dass man dann sagen sie, warum macht er sich so her und der will bestimmt was von meiner Frau und wie und so. Na, also ja. Da denke ich mal, da liegt das meistens dann eher an den anderen. Also, der Narzisst Hartmut aus vermutlich Wolfsburg oder woher? Genau. Dachte ich mir doch. Danke für deinen Anruf, Hartmut. Ja, danke. Mach's gut, tschüss. So, Freunde, 1 Uhr 29 und 10 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Narzissmus. Keiner ist so toll wie ich. Um mich soll sich die Welt drehen. Für mich soll's rote Rosen regnen. Ich bin der Star schlechthin und ich liebe nur mich. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt vielleicht mein Partner. Und vielleicht sogar der Sex mit mir ist besser als der Sex mit anderen. Wenn ihr so drauf seid, wenn ihr so denkt, dann seid ihr meine Gesprächspartner heute Nacht. Ruft mich an, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt begrüße ich herzlich Janine, 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, ich rufe aus Mannheim an. Aus Mannheim, du wohnst also in Mannheim. Jawohl. Ja, ich rufe an, weil ich merke gerade, ich bin ein versteckter Narzisst, glaube ich. Je länger ich zuhöre bei deiner Sendung, desto mehr erkenne ich mich darin wieder und freue mich richtig darüber. Du freust dich darüber? Ja, ich freue mich darüber. Was hast du denn bisher wiedererkannt? Also, als du eben meinen Vorredner gefragt hast, also ob er sich selbst am meisten liebt zum Beispiel, und er hat ganz natürlich gesagt, selbstverständlich liebe ich mich am meisten, dann kommt lange hier irgendwie nichts. Und das sehe ich halt ganz genauso und ich finde das überhaupt nicht krank. Also überhaupt nicht. Ich finde das sogar sehr schön und das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und ja. Erzähl noch ein bisschen mehr, was du gerade wiedererkannt hast von dir, in dem, was die Leute erzählt haben. Also ich habe jetzt nicht ganz viel mitgekriegt. Findest du dich, fangen wir mal bei den Äußerlichkeiten an, findest du dich auch sehr, ja, sehr schön? Ich finde mich attraktiv, ja. Erotisch? Ja, sehr. Hast du viele Spiegel im Zimmer? Ja, das hat mir neulich schon einer gesagt. Hast du? Den Kopf zu, ich würde mich ständig in Spiegeln angucken. Und du bist wahrscheinlich auch so eine Frau, die, wenn sie durch die Fußgängerzone geht, an Geschäften vorbei, sie ständig so sich das Spiegelbild holt. Selbstverständlich. Mhm. Was ist denn besonders toll an dir? Mach uns mal ein bisschen heiß. Ich mache einen ziemlichen Körperkult. Ich habe früher sehr viel Sport getrieben. Und das artet aber teilweise dann schon zu wahren Essstörungen aus, muss ich sagen. Aber nur, dass ich mich im Spiegel angucke und mich gerade mal so schön finde, wenn ich unter 50 Kilo wiege. Da hört der Spaß dann gleich auf, ne? Ja, hört auf. Ich bin mir dessen bewusst, also soweit geht's schon. Nicht? Also bloß ich kann da halt nichts gegen tun. Aber ich, wie gesagt, ich betreibe einen Selbstkult mit mir, mit mir ganz alleine. Warum hast du das nötig? Hast du irgendwas, hast du irgendwelche Komplexe, die du dadurch kaschieren musst? Ich weiß nicht, was für Komplexe ich haben sollte, ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Also ich bin ein ziemlich beliebter Mensch, trotz allem. Also die Leute mögen mich, obwohl sie teilweise überhaupt nicht. Wir auf dem ersten Blick ziemlich arrogant. Aber warum sollte man dich mögen? Beschreib mir das mal, Jenny. Warum sollte man dich mögen, wo du doch nur dich selbst im Sinn hast? Da habe ich als Außenstehender gar nichts von dir. Ja, Ja, schon wahr. Also ich kann schon eine Menge geben, denke ich. Aber gerade daher, weil ich diese Kraft aus mir selbst beziehe, denn je mehr ich in mir selber drin ruhe als Narzisst, kann ich auch mehr von mir geben. Ich bin überzeugt von dem, was ich tue, was ich sage und was aber ich nur, gebe. Aber nur, wenn es dir selbst auch nutzt, ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Also ich würde jetzt irgendwie nie so weit zu gehen. Also ich hatte jetzt gerade ein Problem mit einer Freundin, die irgendwie nach Hause gefahren ist, weil ihr Vater am Sterben lag. Ich habe einfach gemerkt, es geht mich überhaupt nichts an. Ich will sie auch nicht trösten in diesem Punkt. Ich kann es nicht. Sie geht mich so weit nicht an. Ja. Ist das eine relativ nahe Freundin? Ja, doch. Ich meine, das ist ein schöner Fall, ne? Ein klassischer Fall. Der Vater der nahen Freundin stirbt. Sie ist wahrscheinlich am Ende und sie braucht Hilfe. Ja. Und du sagst, scheißegal, geht mich nichts an. Würde ich ihr so nicht sagen. Aber mir sagst du es jetzt so. Ja. Es ist mir wirklich vorbeigegangen, ja. Ganz ähnlich auch eine Situation, als eine andere Freundin von mir eine Brustoperation hat mit Verdacht auf Krebs, habe ich auch gedacht, was machst du jetzt, wenn die Frau stirbt? Habe ich gedacht, nur macht nichts, ne? Also irgendwie fand ich schon ein bisschen hart. Gibt es überhaupt jemanden, um den du trauern würdest, wenn er sterben würde? Schon, ja. Wen denn? Ich glaube schon. Es gibt ich habe 2-3 sehr enge Freunde, die ich sehr, sehr lange kenne, schon seit 20 Jahren. Da hätte ich ein echtes Problem mit. Ich träume auch in letzter Zeit oft sowas, dass ich Freunde umbringe oder irgend sowas mit Salzsäure übergieße. Das ist also ziemlich... Dass du Freunde umbringst? Ja. Das träumst du? Ja. Vielleicht solltest du doch mal zum Psychiater gehen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaub, also weißt du, da ist der Punkt angekommen, wo du hast gerade erzählt, dass deine Freundin, der Vater stirbt und du sagst, es geht mir am Arsch vorbei. Da kriege ich eine Gänsehaut. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ja, da werde ich denken, was für eine scheiß egoistische Frau. Tja. Wenn ich mit der befreundet wäre. Ja, ja. Also die Freundschaft zeichnet sich doch dadurch aus, dass man eben genau in solchen Momenten füreinander da ist. Und dass man seine eigenen Gefühle zurücksteckt dann. Und dass man für den anderen einfach alles gibt, um ihm zu helfen. Hast du nicht Angst, irgendwann mal völlig zu vereinsamen? Ich bin relativ einsam, ja. Ich habe es aber auch selbst gewählt, so. Kein Wunder, ne? Also so... Altes Sprichwort, ne? So wie es in den Wald hinein, so schallt es auch wieder raus, ne? Wie man da reinruft. Liegt daran, ich habe wirklich sehr, sehr viele Freunde. Also ich kann mich wirklich kaum retten, ich habe kaum Zeit für die oberflächliches alle. Geschnatter, ne? Glaube ich nicht unbedingt, nein. Also die Leute, die ich dann wirklich habe, die sind wirklich so genial, dass ich sie auch behalten möchte. Also da besteht ein sehr, sehr enger und tiefer Kontakt, aber das kostet mich sehr viel Kraft. Lass uns über Männer sprechen. Heikles Thema. Warum? Schlimme Erfahrungen gemacht und dann selbst irgendwie beschlossen, nie wieder. Nie wieder? Ich lasse sie nicht an mich heran. Also Jasmin möchte in ihrer Schönheit alleine verblühen, nicht mit einem Mann zusammen. Wird mir ständig gesagt, ja. Wird dir gesagt? Ja, es wäre schade drum, ja. Ich habe es dann schon mal versucht, auf dem Frauensektor auszuprobieren, das war dann aber auch nichts. Dann habe ich gedacht, nee, lass mal lieber sein. Und zurzeit nur so oberflächliche Liebeleien, also ohne, mal für eine Nacht oder so. Ohne das jetzt, wir brauchen das nicht im Detail jetzt erzählen. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Was ist denn da so schlecht gewesen, dass du sagst, ich will keine Männer mehr haben? Ich bin auf jemanden gestoßen, der mir ziemlich gleichwertig war und wir haben uns also relativ zerfleischt, seelisch würde ich mal so sagen. Das ging ziemlich weit mit... Da kam Egoist und Egoist zusammen. Ja, das war fast so reif, dass ich in eine Anstalt eingewiesen wurde. Und da hast du dann quasi dein Spiegelbild in ihm gesehen und hast das kalte Grausen bekommen. Absolut, exakt, ja. Spiegelbild ist gut. Genau. Er wohl auch. Also ich war so am Boden zerstört, dass ich mich langsam wieder aufbauen musste. Vielleicht ist es auch eine Reaktion darauf. Natürlich, wenn man ganz unten war, dass man versucht, sich dann natürlich abzuschotten nach außen und sich selbst wiederzufinden. Und wenn man sich dann wirklich selbst so bewusst ist, dann kann das natürlich ausufern. Du wirkst ziemlich kalt. Tatsächlich. Ja. Ich habe viel zu viele Gefühle. Was machst du beruflich? Ich promoviere. Als was? In welchem Fach? Tschechische Literaturwissenschaften. Tschechische Literaturwissenschaften. Ging es vielleicht noch ein bisschen spezieller? Nein, ging nicht. Das ist mein Lebenstraum. Was ist, ist das auch ein schriller Lebenstraum, ne? Ich möchte irgendwann mal in tschechischer Literaturwissenschaften promovieren. Ja, selbstverständlich. Aber jedem das Seine. Was willst du mal werden? Ich möchte auf jeden Fall auswandern. Ich möchte nach Prag gehen. Und ich möchte dort im kulturellen Sektor, im Austausch zwischen Deutschland und Tschechien arbeiten. Bist du so eine, wenn du so im Privatleben auch so bist, du so eine wirklich voll ellenbogenmäßig, die dann auch sagt, da will ich hin und es ist mir scheißegal, wer auf der Strecke bleibt? Ich würde es gerne machen. Ich habe es auch gerade zu meiner Schwester schon gesagt, aber ich habe damit ein leichtes Problem noch. Ich glaube, es liegt wieder an der Weiblichkeit, dass man dann sich doch nicht traut. Also eigentlich sollte ich das so machen, finde ich, aber ich krieg's noch nicht ganz realisiert. Du möchtest es schon? Ja. Noch ein Wort zu den Männern. Du sagtest gerade, dass es schon mal so One-Night-Stands gibt, ab und zu. Das assoziiert jetzt bei mir die Frage der Sexualität. Brauchst du Männer, um sexuell befriedigt zu sein? Nein. Nein. Mhm. Wen brauchst du? Nicht mal mich selbst. Ich würde fast sagen, ich bin frigid, was das angeht. Mhm. Mhm. Mhm. Also ganz, ganz eingeschränkte Sexualität. Mhm. Ganz ist das, eingeschränkt. Ist das für dich so akzeptiert und okay? Oder? Akzeptiert, ja. Ja. Mhm. Habe ich kein Problem mit. Es wird mir halt nie geglaubt aufgrund meines Äußeren, sondern wird mir alles Mögliche angedichtet. Und Ich prognostiziere. Ich gucke jetzt mal so, na sagen wir mal, 20, 30 Jahre weiter. Janine ist eine sehr erfolgreiche, sehr, sehr selbstbewusste Frau, sitzt in Prag in irgendeinem Institut und macht kluge Sachen, hat auch ganz gut Kohle, aber sie ist einsam, vollkommen einsam. Sie hat weder einen Mann, weil sie das so nicht will und braucht, und sie hat auch kaum Freunde, nur so halt gesellschaftliche Kontakte. Mhm. Ist das nicht ganz ernsthaft? Nee. Dazu habe ich halt 2, 3, vielleicht auch 4 sehr, sehr gute Freunde, die mich irgendwie nicht im Stich lassen. Mhm. Mit denen ich auch darüber reden kann, die das auch so akzeptieren. Da kriege ich auch schon mal einen Rüffel, aber das ist einfach zu wichtig dann doch. Also die Leute würde ich niemals irgendwie lassen. Vor was hast du am meisten Angst in deinem Leben? In Wirklichkeit vor Gefühlen. Mhm. Durch Gefühle schwach zu werden. Mhm. Ich habe gerade schon einen Anrufer, ich glaube, ich weiß nicht, Sven oder Michaela gefragt. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn dein tolles Äußeres plötzlich durch eine Krankheit ruiniert wäre oder durch einen Unfall? Ist eine Katastrophe. Das ist schon eine Katastrophe, alt zu werden. Mhm. Das merke ich ja jetzt schon. Mhm. Also das ist also mit 28 schon, da stehe ich schon vorm Spiegel und zähle die Falten. Das finde ich ganz entsetzlich. Also werden die Schönheitschirurgen in Prag sehr viel an dir verdienen? Wenn sie dazu kommen, dann tendiere ich doch lieber zum Suizid. Ehrlich? Das wär, ja, selbstverständlich. So einen Stellenwert hat das in deinem Leben, dass du sagst, ich möchte lieber tot als verschrumpelt sein? Ja, ganz bestimmt, ja. Mädchen, bist du neben der Rolle? Mann. Weiß nicht. Ja, da hast du nicht mehr viel Zeit. 28, das ja, die 12 ersten... 12 Jahre noch nicht. Wie? 12 Jahre noch. Ja, also 40 ist dann aber wirklich Ende, ne? Absolut Ende. Jawohl, ja. Das dann, ist schwierig. Wie heißt das bei euch? Zellulitis und Orangenhaut und wie ja, das, ne? Ja, selbstverständlich. Das ist dann alles da. Janine. Ja, Domian. Du promovierst? Jawohl. Dann kann ich noch nicht Frau Dr. Janine sagen. Nein, um Gottes Willen. Aber du bist wahrscheinlich auch so drauf, dass man dich später mal mit Frau Dr. ansprechen sollte. Nee, bestimmt nicht. Nein, das nicht. Da bist du doch völlig modern. Das ist egal. Aha, wie schön. Wenigstens das. Meine Liebe, alles Gute. Hoffentlich veränderst du dich doch noch ein bisschen. Wäre, fände ich ganz, ganz gut für dich. Ich versuche es, ja. Tschüss. Also tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Chris 21. Ja. Ja, Chris. Ja, hi. Ja, du bist ein Mann. Ich bin ein Mann, ja. Ein sehr von sich eingenommener Mann. Es geht vor allem darum, Domian, dass ich von mir Eingenommenheit eigentlich von anderer Seite her aufoktroyiert bekomme. Das heißt, alles, was ich mache, schulisch und jetzt auch im Studium, ich studiere Jura und VWL, gelingt mir. Egal, wie gut ich darin bin, ich treffe schon gleich am ersten Tag die richtigen Leute, die mich in meinem Studium weiterbringen. Mhm. Und die greifen mir auch unter die Arme. Und wenn ich das in meinem Freundeskreis erzähle, dann sind alle super neidisch. Oder ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und dann kapsel ich mich auch von denen ab. Das ist echt schlimm. Ich war jetzt im Ausland ein halbes Jahr. Ja. Und habe da in Frankreich sehr gute Freunde kennengelernt. Und hier in Deutschland vermisse ich das einfach, weil da haben die mich so akzeptiert, wie ich bin, egal ob ich halt schulisch ziemlich versiert bin oder passt das jetzt, was du mir erzählst? Ich überlege, ich überlege gerade, das zu verknüpfen. Passt das zum Thema Narzissmus? Die anderen sehen in mir einen Narzissen und ich sehe, mir wird eingeredet von der Welt, dass ich alles kann. Und irgendwann glaube ich auch daran, dass mir alles gelingt, was ich anpacke. Und darum sehe ich mich. Und du selbst siehst dich gar nicht so. Ich beginne mich so zu sehen, aber ich beginne auch zu sehen, dass die anderen das schlecht finden. Zum Beispiel letzte Woche meine Freundin mit mir, Jennifer, die ich über alles liebe, Schluss gemacht, weil ich habe ihr auch nicht geholfen mit ihrem Umzug. Sie ist umgezogen und obwohl sie sich auch für mich aufgeopfert hat, als ich umgezogen bin, nur um jetzt einen Abend zu haben mit einem anderen Mädchen, das mich gesellschaftlich weiterbringen kann, weil sie mir halt ein... Deshalb hast du ihr nicht beim Umzug geholfen. Ja, genau. Das ist ziemlich scheiße. Ja, Moment, aber da hättest du doch nur wirklich... das hat doch mit außen aufoktroyieren nichts zu tun. Da hättest du doch sagen können, nein, ich helfe meiner Freundin beim Umzug. Ich weiß, aber ich beginne das hier selber zu sehen, dass ich halt das brauche, das gesellschaftlich gepusht werden. Und dass ich halt alles mache, um weiterzukommen. War das in der Schule auch schon so, früher? Das war in der Schule auch schon so. Wie ist denn dein Elternhaus? Haben die das auch forciert? Meine Eltern, also mein Vater ist Manager und ziemlich viel unterwegs. Mhm. Und aber trotzdem haben meine Eltern mir versucht, alles Liebe zu geben, was in ihrer Macht stand, sag ich jetzt mal. Also so, jetzt bist du im Moment auf einer Schiene. Du hast Angst, wirklich in den richtigen Narzissmus abzudriften, so wie wir es gerade schon gehört haben von den Leuten, ein richtiger Egoist zu werden. Und dir ist unwohl dabei. Ich will mich vor allem bei meiner Freundin entschuldigen, dass ich jetzt das mit dem Umzug und so. Ich habe es eingesehen, dass das falsch war. Sag mal, Chris, hat die dich jetzt nur wegen dieser Umzugsgeschichte verlassen? Nein, ich habe mich halt die ganze Zeit so. Ich habe halt das Studium immer vorangedrängt, gestellt. Mir gefällt das Studium und ich studiere zwei Fächer auf einmal. Und meine ganze Energie steckt im Studium und alles, was ich anpacke, gelingt mir auch. Mhm. Aber da ist ja schon mal, da liegt der Hase ja am Pfeffer. Ich finde, die Liebe sollte immer wichtiger sein als ein Studium. So. Ja, aber dann tu doch was dagegen. Ich kann meiner Freundin nicht mehr beweisen. Sie hat mit mir Schluss gemacht und ich habe das ganze Wochenende, ich schreibe gerade meine Hausarbeiten, ich habe vor ihr gekniet. Das habe ich noch nie bei einer Frau zuvor gemacht. Ich habe sie angefangen, Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 2 Jahre zusammen. Ja, ich meine, das hat sie wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel mitbekommen und sie glaubt, sie nimmt dir das jetzt nicht mehr ab, ne? Du kannst jetzt das Einzige, wenn das nicht mehr zu retten ist, das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du wirklich daraus lernst das und dich. Das habe ich schon gemacht. Ja, und dich jetzt auch in deinem Verhalten. Aber ich will sie zurück. Ja, gut. Ja, gut. Aber wenn das jetzt nicht klappt, dann musst du dich eben auch damit abfinden. Dann ist das mal eine Niederlage, die dir, glaube ich, verdammt gut auch mal tut. Aber ich weiß, dass wir zusammen passen. Das ist das Problem, Domian. Offensichtlich passt ihr nicht zusammen, wenn sie das nicht... Ich weiß, dass ich auch anders sein kann. Es liegt an mir. Mhm. Und wenn ich mich anders verhalte und durch diesen Schock, das ist der erste Schock, den ich in meinem ganzen Leben erlitten habe. Ja, aber vielleicht musst du auch mal... Ich meine, das ist auch ein schönes Beispiel im Moment, wie du austickst, weil du so egoistisch bist. Jetzt ist dir mal etwas entzogen worden, was du eigentlich haben möchtest. Aber wenn ich das ändere, das Egoistische, dann kann ich das wiederbekommen. Und dass ich das nicht wiederbekomme, indem sie mir nicht glaubt, das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht, ich weiß, dass ich anders kann. Aber vielleicht musst du ganz einfach jetzt auch mal kapieren, dass die Welt sich eben nicht nur um dich dreht, sondern dass du auch mal richtig einstecken musst. Das habe ich jetzt gesehen dadurch. Ja. Und ich will das jetzt auch ändern. Und ich entschuldige mich, ich habe heute eigentlich auch nur angerufen, um mich halt auf diese Weise bei Jennifer zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, aber ich meine, du bist schon auf dem besten Wege, wirklich da in unser Thema wirklich richtig hineinzukommen. Okay. Lieber Chris, vielleicht hat sie zugehört. Und ich würde es euch schon wünschen, dass ihr wieder zusammenkommt. Ja, aber ich würde es mir auch wünschen. Auf der anderen Seite wäre es, tut's ja auch, glaube ich, auch gar nicht schlecht, wenn du mal sowas erlebst. Ja, aber ja, keine Ahnung, wir haben alles gesagt. Ich bin ziemlich extrem eingestellt. Also wenn ich was mache, dann mache ich das 100%ig. Ja. Aber die Extreme müssen auch die anderen Extreme mal aushalten. Lieber, jetzt ist Schluss. Toi, toi, toi. Tschüss. Okay, mach's Tschüss. Gut. Antonia, 24 Jahre alt. Hallo, Domian. Hey, Antonia, Hi. Deine tiefe Stimme. Ja, hab ich. Das finde ich gut. Danke. Aber ich darf dir gar keine Komplimente machen. Wahrscheinlich kennst du das ja eh. Ich sollte dich beschimpfen gleich von Anfang an. Ja, wahrscheinlich, genau. Du egoistische... Dann würde ich gleich nach Köln fahren und vor deiner Tür warten. Du egoistische Schlampe. Erzähl mir von dir. Also ich fühlte mich durch das Thema sehr angesprochen oder fühle mich. Es ist so, dass ich, wie du eben zu meinem Vorredner schon so schön sagtest, irgendwie so das Gefühl habe, dass die Welt um mich irgendwie so ein bisschen dreht und dass ich eigentlich so mehr oder weniger auch in den letzten Jahren so gelebt habe, dass ich hier gesessen habe und gar nicht so wirklich viel gemacht habe und dachte so, naja, mir fliegen so die Tauben, fliegen mir in den Mund so ein bisschen. Also rundherum Glück gehabt. Nee, gar nicht mal so. Sagen wir mal so, ich habe teilweise gar nichts für irgendwas gemacht oder habe gar nicht bemüht, mich wirklich oder wirklich weiterzukommen ernsthaft. Findest du zurecht, weil du eben so eine tolle Frau bist? Also ganz ehrlich gesagt, tief in meinem Innersten denke ich das und denke ich auch, dass ich was ganz Besonderes bin. Aber ich sehe das wohl auch distanziert und fühle mich dabei eigentlich nicht unbedingt wohl. Tief in deinem Inneren denkst du, dass du was ganz Besonderes bist? Ja. Ne, was ganz Besonderes? Ja, schon. Versuch mir mal, dieses ganz Besondere plastisch zu machen. Also, warte mal. Zum Beispiel ist es so, dass ich wirke ziemlich intensiv auf Leute, ohne dass ich das, sage ich mal, früher unbedingt absichtlich gemacht habe. Heute schaue ich dann schon so, wirke ich auch oder gucke ich immer auch so, dass das alles irgendwie dass das rüberkommt. Aber das war schon früher immer so. Und es ist so, dass mir auch immer besondere Fähigkeiten bescheinigt wurden. Mhm. Und dass ich auch ja in meinem Innersten irgendwie denke, ja Mensch, wenn ich wirklich will oder auch so allein so, wie ich bin, bin ich besser als viele, viele andere. Also nein. Es ist schon lustig, dass alle Narzissten wirklich sich in den schönsten Farben präsentieren. Und sie haben halt wirklich die Grundeigenschaft, die eigentlich in der Gesellschaft als sehr negativ angesehen wird, ne? Nämlich des Egoistischen. Ja, ja, ja, das sagen, sagt ihr alle nicht. Doch, das habe ich auch auf jeden Fall. Ja, doch, sicher. Es ist auch so, dass wenn ich zum Beispiel, also dass ich auch immer erwarte, dass mir auch, wenn ich Probleme habe oder so, ich sauge wirklich alles, also auch Aufmerksamkeit und so sauge ich von meiner Familie und von Freunden, beanspruche ich wirklich völlig. Also und das ist auch... Bist du fähig zu lieben? Oh, das ist eine gute Frage. Also es ist auch eine ein bisschen schmerzhafte Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich fähig bin zu lieben, ganz ehrlich. Würdest du gerne diese Fähigkeit besitzen? Ja, würde ich. Das unterscheide ich natürlich dann von vielen Vorrednern, die erstmal sagen, ich liebe, wenn, mich selbst, aber alle anderen sind auch nicht so ganz wichtig. Nein, das ist auf keinen Fall. Also, Was denkst du über Leute, die ganz extrem anders drauf sind als du? Ich sag jetzt mal, weil wir sie alle kennen. Es gibt tausende andere Beispiele. Ich sag jetzt mal Mutter Teresa. Finde ich ganz toll. Also, findest du ganz toll? Ja, wow. Also habe ich absolute Hochachtung davor. Meinst du, dass sie auch eine egoistische Frau war? Oh, das ist eine gute Frage. Weil sie will ja in den Himmel kommen. Oder wollte in den Himmel kommen. Nein, ich glaube nicht. Schlagt mich jetzt nicht tot, die sie verehrt. Aber nimm mal, kann immer. Ja. Also hat sie das vielleicht auch alles für sich getan. Aber jetzt werden wir philosophisch, das geht jetzt so weit. Lass uns über dich reden. Ja, aber Frage. Ja. Antonia, wie sieht das aus? Wir haben gerade auch viel über Sexualität und Erotik gesprochen. Empfindest du dich selbst auch als sehr, sehr, sehr elektrisierend und erotisch? Ja, wobei das eher eine Erfahrung war, die ich in der Jugend nicht hatte. Mhm. Und die ich dann, ich habe mich wohl einen gewissen Zeitpunkt sehr positiv verändert, optisch auch und von meiner Ausstrahlung her. Und die ich dann eher so von anderen als Reaktion bekam und die ich mittlerweile auch verinnerlicht habe. Und ich muss sagen, dass ich es mittlerweile auch für mich selbst empfinde. Also. Ich empfinde dennoch bei dir so eine gewisse Ambivalenz gegenüber anderen Anrufern von vorhin. Hast du einen Wunsch, ein Ziel, wie du dich gerne verändern möchtest, so in den nächsten Jahren? Wohin du dich entwickeln möchtest? Ja, also ich möchte auf jeden Fall, wie soll ich das? Also ich möchte auf jeden Fall davon wegkommen, dass ich wirklich so so denke, ja, Antonia sitzt hier und alle liegen ihr zu Füßen und sie braucht gar nichts zu machen oder braucht keinen Finger zu rühren. Also von dieser inneren Einstellung, dass ich ja eigentlich das Tollste verdiene, da möchte ich wegkommen. Dann, so böse sich das jetzt auch anhört, ich habe das gerade ja auch schon zu dem Chris gesagt, dann ich würde dir wirklich auch eine herbe Niederlage wünschen. Eine berufliche Niederlage, eine private Niederlage oder vielleicht sogar eine Krankheit, mit der du dich auseinandersetzen müsstest, um vielleicht auch mehr ins Lot zu kommen mit dir selbst. Also ich hatte oder es ist auch heute noch so, dass ich teilweise schwere Depressionen habe. Mhm. Also dass ich wohl auch wirklich da ziemlich sehr dunkle Seiten kenne. Mhm. Und mag aber auch damit zu tun haben, mit dieser Ansicht, dass ich... Also ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich merke schon, dass du grübelst auf jeden Fall über diesen Zustand und über dich. Was machst du vom Beruf? Ich mache zurzeit mein Abi nach. Dein Abi da. Mhm. Ja. Und mit welchem Ziel? Was möchtest du mal machen später? Ich möchte studieren. Ja. Du liegst mir auf der Zunge. Ich weiß, das ist natürlich Gift, Leuten wie dir ein Kompliment zu machen. Ich muss dir trotzdem komplimentieren. Ich finde deine Stimme fantastisch. Aber andere Sachen fand ich nicht fantastisch, die du gesagt hast. Aber auf jeden Fall bist du dich ja am Entwickeln. Und dabei wünsche ich dir viel Glück und Erfolg. Vielen Dank, Domian. Tschüss, vielen Antonia. Dank. Ciao. Ciao. Silke, 17. Ja, hallo? Ja, Silke, jetzt bist du dran. Ja, ich bin Narzisst, aber ich empfinde mich nicht als egoistisch. Hey, wie geht das denn? Ja, ich bin, also gegenüber anderen Leuten bin ich eher so jemand, der Probleme sich anhört und Ratschläge gibt. Aber so in meinem Kopf denke ich schon, dass ich sehr toll bin, ja. Warum denkst du das, dass du so toll bist? Ja, einmal schon wegen der Tatsache, weil ich nicht unbedingt anderen Leuten auf die Nase binde. Also das ist jetzt wirklich eine Ausnahme. Ich bin jetzt eine Ausnahme. Mir sagst du es ausnahmsweise mal, dass du so toll bist, ja? Ja, und deine Vorbereiterin. Die und die Vorbereiterin, genau, ja. Und dann habe ich auch sehr viele Talente. Ja. Äußerlich finde ich, sehe ich auch nicht, also ich bin nicht gerade der Superhit, aber schlecht bin ich bestimmt nicht. Mhm. Es gibt auch viele Männer, die auf mich stehen. Mhm. Es gibt auch viele Männer, die sagen, ich wäre ihre Traumfrau. Also solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und ja, sonst halt, dass ich bin sehr empathisch, also ich gehe sehr auf andere Leute ein. Mhm. Aber einerseits bin ich dann auch wieder, naja, egoistisch, nicht narzisstisch. Mhm. Also du würdest dich durchaus schon für jemanden einsetzen und auch jemandem helfen, wenn du erstmal davon gar nichts Großartiges hast? Ich helfe eigentlich jedem. Also, ja. Also wenn, wir hatten ja gerade den Fall, dass die Anruferin erzählte, ihre beste Freundin oder eine gute Freundin davon, der Vater stirbt gerade und sie sagt, mir geht's am Arsch vorbei. So wärst du nicht. Du würdest der Freundin schon beistehen dann. Das wissen auch alle meine Freunde, dass wenn sie Probleme haben, sie können immer zu mir kommen. Mhm. Sie wissen, dass sie gute Ratschläge kriegen. Also das ist auch wieder so eine Sache, da würde ich vielleicht doch ein bisschen Egoismus reinsetzen, dass ich gute Ratschläge gebe, weil ich eben sehr empathisch bin, mich gut in Situationen reinversetzen kann und dann entscheide, was ich in der Situation machen würde. Mhm. Und darauf legen die auch sehr viel Wert. Aber ansonsten gelte ich eigentlich unter Freunden halt nicht sehr narzisstisch. Mhm. Du hast gerade, als du diese guten Seiten von dir beschrieben hast, während du das so erzählt hast, war dir das ein bisschen peinlich? Ja, ich weiß, dass gerade ein Freund von mir zuguckt und ich weiß nicht, ob er das genauso sieht. Also peinlich ist es mir nicht. Mhm. Leute, die wissen, dass ich Talent habe, die sagen mir das auch andauernd. Also ich habe eigentlich nur Leute, die mir andauernd sagen, wie toll ich bin. Mhm. Und dann sage ich auch nicht, ja, ich weiß, also ich sag's schon. Wie gehst du denn mit Kritik um, wenn jetzt Leute zu dir mal sagen, hier, Silke, das und das und das ist aber nur wirklich nicht gut? Und Kritik kann ich wunderbar vertragen. Mhm. Ganz toll. Also da schere ich mich gar nicht drum. Mhm. Ich denke das, was ich denke. Und wenn mir andere Leute was sagen, dann mögen die das so meinen. Mhm. Dann sollen die das sagen. Ich nehme das auf, aber es stört mich nicht. Wie ist das bei dir bei Beziehungen? Kannst du dich so richtig in eine Liebe hineinfallen lassen? Oh ja, ich kann verdammt gut lieben. Das kannst du. Und ich kann auch verdammt gut hinterher trauern. Aber ich weiß immer, wo Schluss ist und was über die Liebe hinausgeht. Also ein bisschen Narzissmus bei Silke. Ein bisschen. Vielleicht ist das sogar ein gesundes Maß, ist ja völlig in Ordnung. Ja? Also man muss sich ja selbst auch annehmen und man muss sich ja selbst auch lieben. Mhm. Nur dann ist man ja auch fähig, andere zu lieben. Ne? Das ist immer die Frage des Maßes und wie extrem das ist. Ja, ich versuche aber schon, also unauffällig, aber ich versuche schon oft, mich in den Mittelpunkt zu zwängen. Mhm. Also so ist es dann schon, dass wenn irgendwie eine Party ist mit irgendwelchen besonderen Sachen, dass ich dann irgendwas Ausgeflipptes anziehe oder... Ich wundere mich, ich habe alle Leute bisher nach ihren Berufen gefragt. Keiner hat gesagt, ich möchte Sänger werden, ich möchte Schauspieler werden, ich möchte auf der Bühne stehen, beklatscht werden. Du? Also ich sage mal, ich hätte das Talent zu allem. Mhm. Ja, das ist natürlich ein harter Tobak, so ein Satz. Ja, wäre das denn für dich nicht auch wirklich die Erfüllung schlechthin, dass dir die Massen zujubeln auf einer Bühne? Das wäre bestimmt toll, aber jetzt in der heutigen Zeit, um das mal realistisch zu sehen, es gibt so viele unbekannte Schauspieler und es gibt so viele unbekannte Sänger und deswegen wäre mir das dann zu wenig. Aber ich will schon später was machen, was aus dem Rahmen herausfällt, was, denn? Was nicht normal ist. Weißt du was? So eine Idee? Also ich würde schon ganz gerne zum Fernsehen. Also Das wäre eine Sache für mich. Also ich kann singen kann ich. Im Schauspielen bin ich auch eigentlich recht gut. Also ich finde schon, dass ich gut bin. Ich merke, dass wir von Silke wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann noch einiges hören werden. Vielleicht wirst du vielleicht in einer Seifenoper mal auftauchen. Nee, Seifenoper nicht, da wird man zu sehr festgelegt natürlich, und da ist das Gesicht dann verbraucht. Wir wollen es anspruchsvoller. Silke, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Ciao, ciao. Ciao. Letzter Anrufer, Jens, 23. Hallo Jens. Ja, hallo. Ja. Ja, ich wollte dich einfach mal fragen, wie du das mit dir selbst siehst, was den Narzissmus anbelangt. Ich hatte es gerade wirklich im Sinn, als die Silke sagte, ich will zum Fernsehen. Dachte ich so, es hat noch niemand gefragt, was ist denn mit dem Domian eigentlich los? Ja. Ne? Also ich habe jetzt angerufen, ich habe das erste Mal hier angerufen, weil ich gucke deine Sendung auch öfters mal. Mhm. Bin nicht immer davon begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Und mich hat das halt eben ein bisschen provoziert, hat irgendein Mädchen angerufen, das vorletzte, vorverletzte Anruf, keine Ahnung. Und da hast du halt kritisiert, dass sie irgendwie die Leute, von denen sie Probleme anvertraut bekommt, eigentlich nicht ernst nimmt und dass sie total egoistisch ist. Mhm. Und da habe ich mich mal gefragt, wie das mit deiner Ethik in dem Bereich aussieht. Ich meine, du machst diese Sendung auch schon, ich weiß nicht wie lange, hörst du auch jeden Abend irgendwie Probleme von Leuten an, die anrufen. Und du kriegst ja auch ziemlich viel harten Stoff zu hören, was das anbelangt. Mhm. Und es ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die in diesem Beruf, klar, du bist Journalist und hast dich dafür entschieden, diese Sendung zu machen. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob du dann nicht manchmal auch so gewisse Gewissensbisse, ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber ob du damit so gut klarkommst. Also, Jens, ich will ja sagen, die Hauptprobleme habe ich und mein Team damit, dass wir oftmals hier sitzen und wir absolute Hilflosigkeit empfinden, dass wir mit Schicksalen konfrontiert werden, an denen wir oder ich auch überhaupt nichts mehr verändern kann. Überhaupt nichts mehr. Ja, das ist schon klar. Nun geht die unsere Musik im Hintergrund. Ich will dir aber auch, ich glaube, dass da auch noch eine ganz andere Frage hintersteckte, nämlich was ist denn da mit dir los? Du sitzt da im Fernsehen jede Nacht und hältst deine Birne vor die Kamera. Ich bin kein Narzisst, so wie man ihn klassisch beschreibt oder wie wir es vorhin gehört haben. Ja, aber du musst dir auch selbst die Frage stellen. Aber, lass mich ausreden, aber ich bin verdammt eitel. Ich bin verdammt eitel und ich glaube, dass das auch eine ganz große Motivation ist für einen solchen Job. Ja. Wenn man das nicht wäre, kann man diesen Job auch gar nicht machen. Aber hast du deinen Job schon mal in Frage gestellt? Tausendmal. Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich das oberarrogante Stück. Ja. Jetzt können wir leider nicht weiterreden, lieber Jens. Aber auf jeden Fall, ein bisschen haben wir noch gesprochen. Danke für deinen Anruf und auch für die kritische Anmerkung. Ja, okay. Tschüss, Jens. Ja, tschüss. In der Technik, Leo Scholten, bis morgen. Ciao.